watching cupcakes in the line. The traitor. Once a grain and now the headman. The traitor. Watching cupcakes in the line. Was ihr da gerade gehört habt, war die Band Minimal Compact, eine israelische New Wave Band, oder genauer gesagt waren sie aus Tel Aviv emigriert, schon 1980, und haben dann, ich glaube, in Belgien oder Holland gelebt und haben im Umfeld der Band Tuxedo Moon ihre Platten veröffentlicht und ihr Lied hieß The Traitor. Und das ist der Übergang zu einem Buch, das ich jetzt euch vorstellen möchte. Das ist der neue Roman von Amos Oz, einem sehr bekannten israelischen Autor. Das heißt Judas, ist im Surkamp Verlag jetzt gerade zur Buchmesse erschienen. Und ich lese euch ein Stück vom Anfang vor, kurz, damit ihr einen Eindruck gewinnt. Dies ist die Geschichte der Wintertage Ende des Jahres 1959. Anfang 1960. In dieser Geschichte gibt es Irrtum und Lust, es gibt enttäuschte Liebe und es gibt so etwas wie die Frage nach Religiosität, die hier unbeantwortet bleibt. An manchen Häusern sind die Zeichen des Krieges noch zu erkennen, der die Stadt 10 Jahre zuvor geteilt hat. Gedämpfte, ferne Akkordeonmelodien kann man hören oder gegen Abend hinter einem heruntergelassenen Rollladen die sehnsüchtigen Klänge einer Mundharmonika. In vielen Häusern hängen Van Goghs Sternennacht oder das Weizenfeld mit Zypressen an der Wohnzimmerwand und in den kleinen Zimmern bedecken noch immer Strohmatten den Boden und die Tage des Ziklak oder Dr. Chivago liegen aufgeklappt und umgedreht am Rand der Schaumgummimatratze, die mit einem orientalisch gemusterten Tuch überzogen ist und auf der sich bestickte Kissen stapeln. Den ganzen Abend über brennt im Petroleumofen die blaue Flamme. In der Zimmerecke steht wie üblich eine Granatenhülse mit kunstvoll arrangierten getrockneten Disteln. Anfang Dezember brach Shmuel Asch sein Studium an der Universität ab, in der Absicht, Jerusalem zu verlassen, wegen einer unglücklichen Liebe und einer Forschungsarbeit, mit der er nicht weiterkam. Vor allem aber deshalb, weil Shmuel aufgrund der desaströsen finanziellen Lage seines Vaters gezwungen war, sich eine Arbeit zu suchen. Er war ein kräftiger junger Mann, 25 Jahre alt, empfindsam, ein Sozialist und Asthmatiker, schnell zu begeistern und leicht zu enttäuschen. Breite Schultern, kurzer dicker Hals, genau wie seine Finger, dick und kurz, als würde an jedem ein Glied fehlen. Aus allen Poren im Gesicht und am Hals schossen gekräuselte Barthaare, die an Stahlwolle erinnerten. Dieser Bart breitete sich aus, nach oben bis zu den wilden Locken und nach unten bis zu der wolligen Brustbehaarung. Von Weitem sah er immer, sommers wie winters, aus, als sei er schweißüberströmt. Aber aus der Nähe, als angenehme Überraschung, merkte man, dass Shmuel Aschs Haut keinen säuerlichen Schweißgeruch verströmte, sondern den zarten Duft nach Babypuder. Er konnte sich von einer Minute auf die andere für neue Einfälle begeistern, vorausgesetzt sie erschienen scharfsinnig und irgendwie revolutionär. Er neigte jedoch auch dazu, schnell zu ermüden, vielleicht wegen seines vergrößerten Herzens oder wegen seiner Asthmaerkrankung. Tränen stiegen ihm in die Augen und das verwirrte und beschämte ihn. Jammerte in einer Winternacht am Fuß eines Zauns ein Katzenjunges, das vielleicht seine Mutter verloren hatte, warf ihm einen herzzerreißenden Blick zu und rieb sich an seinem Bein, wurden Schmuels Augen sofort feucht. Oder wenn sich am Ende eines mittelmäßigen Films über Einsamkeit und Verzweiflung im Edinson herausstellte, dass ausgerechnet die härteste Figur von allen Großherzigkeit bewies, kamen ihm sofort die Tränen und schnürten ihm den Hals zu. Wenn er aus dem Krankenhaus Schare Zedek trat und eine dünne Frau und ein Kind sah, beide ganz unbekannt, die sich schluchzend umarmten, stieg sofort das Weinen in ihm auf. Ja, ihr seht schon, Schmuel Asch hat ein gutes Herz eigentlich. Er befindet sich gerade definitiv in einer Krise. Seine Freundin hat ihn verlassen, Jardena. Sein Studium befindet sich irgendwie in einer recht schwierigen Phase. Er muss nur noch seine Abschlussarbeit schreiben über das Thema Jesus in den Augen der Juden übrigens und kommt aber nicht so richtig weiter. Dazu kommt noch, dass sein Vater ihm keine Unterstützung mehr zahlen kann, weil er selber irgendwie einen Prozess verloren hat. Und jetzt kommt halt diese Krise über Schmuel Asch. Er weiß nicht richtig, wie weiter. Er läuft tagelang durch Jerusalem des Jahres 1959 und läuft durch den Regen. Es regnet im ganzen Roman sehr oft, wenn es nicht schneit gerade. Das Wetter spiegelt oft den Gemütszustand von Schmuel Asch wider und es ist immer schlechtes Wetter. Und Schmuel Asch ist in großer Verzweiflung. Er beschließt, Jerusalem zu verlassen und zu diesem Zweck gibt er erstmal eine Anzeige auf am Unicampus neben der Cafeteria, da ist so ein Anzeigenbrettchen und da tut er sein Hab und Gut irgendwie anbieten. Und bei dieser Gelegenheit, da sieht er zufällig eine andere Anzeige, wo ein junger Mann gesucht wird, möglichst ein Student der Geisteswissenschaften, der sich um einen alten Mann kümmern soll, gegen Kost und Logis. Ja, und Schmuel Asch nimmt das erstmal gar nicht so richtig wahr, aber dann kommt er doch nochmal darauf zurück und beschließt, da einfach mal vorbeizugehen. Und das tut er dann auch. Er geht zu diesem sehr alten Haus, es wird sehr eindringlich geschildert, ganz am Stadtrand von Jerusalem. Er lernt also diesen alten Mann kennen, Gershom Wald heißt der. Der kann sich nicht mehr gut bewegen, sitzt die meiste Zeit in seinem Zimmer, telefoniert oft mit Freunden, ist ein bisschen launisch manchmal, aber doch ein sehr sympathischer alter Herr und muss ihm den Tee zubereiten, ihm zu essen geben, seine Tabletten ihm reichen. Und ansonsten sitzen die beiden dann die meiste Zeit in diesem sehr gemütlichen Zimmer in dem sehr alten Haus und reden über Gott und die Welt im wahrsten Sinne. Als Thema des Romans kristallisiert sich so nach und nach dieses Thema von Schmuel Aschs Abschlussarbeit, Jesus in den Augen der Juden, also diese historische Rolle von Judas als der Verräter und ob man das nicht auch aus so einer anderen Perspektive betrachten kann und ob Veränderungen überhaupt nicht manchmal auch solch so eine Art Verrat benötigt und ob da nicht vielleicht dieser Fundamentalismus des Immergleichen halt viel schlimmer ist als so ein Verrat, der oft irgendwie für eine revolutionäre Veränderung manchmal auch notwendig ist. Also mir hat das Buch sehr gut gefallen. Es war für mich die Entdeckung dieser Buchmesse. Ich hatte bis jetzt noch nichts von Amos Oz gelesen und es hat so ein schönes minimalistisches Setting, also es ist beinahe wie bei Hitchcock. Die beiden sitzen in ihrem Zimmer, dann entwickelt sich so eine Art spannungsreiche Beziehung zwischen Atalia, der Haushälterin, und Schmuel Asch. Und das alles hat mir sehr gut gefallen, dieser Minimalismus, gerade weil ich vorher auch sehr viel verschnörkelte Literatur gelesen hatte, viel Literatur, die sehr lyrisch war und diese konzepthafte Romanhandlung, das hat mir gut gefallen und ich kann es euch nur weiterempfehlen. Amos Oz, Judas, jetzt im März 2015 im Surkamp Verlag erschienen. Ihr hört jetzt nochmal Musik und zwar das Projekt Siegelhead des israelischen Künstlers Avi Pitschon. Something must take. Schon hat sich offenbar vorgenommen, dieses Projekt ganz dem Lebenswerk des deutschen Komponisten Ralf Siegel zu widmen. Eine sehr lustige Idee auf jeden Fall. Und von Avi Pitschon sollte eigentlich dieses Jahr zur Buchmesse auch ein Buch rauskommen über die Geschichte des israelischen Punk und israelischer Gegenkulturen. Unter dem Titel Rotten Johnny and the Queen of Shivers ist es auch schon angekündigt. Es wird erscheinen im Ventil Verlag. Wahrscheinlich jetzt also ein bisschen verspätet, vielleicht im Herbst oder wer weiß. Aber dieses Buch möchte ich trotzdem kurz vorstellen, weil mir Avi Pitschon sehr sympathisch ist. Ich hatte ihn 2011 in Halle auf einem Kongress zur Geschichte der jüdischen Einflüsse auf Subkulturen wie Punk kennengelernt. Er hatte in den 80er Jahren eine der ersten israelischen Punkbands namens Non Mem oder wie auch immer sich das ausspricht. Und ja, sein kommendes Buch über die Geschichte des israelischen Punk namens Rotten Johnny and the Queen of Shivers wird im Ventil Verlag erscheinen. Und es geht darin auch um Sehnsuchtsorte in den israelischen Subkulturen. Und ja, wie diese Punk-Szene in Israel sich entwickelt hat. Ja, ein Buch, auf das man auf jeden Fall sehr gespannt sein kann. Es wird, wie gesagt, vielleicht im Herbst erscheinen. Avi Pitschon lebt heute in London und aus London spiele ich euch jetzt auch was vor. Mikachu mit dem Lied Sweetheart. I love the sound of bass and fear, I want it.